Erster Christus hat uns frei gemacht. Bleibt also stark. Lasst euch nicht wieder versklaven. Zweiter ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, hilft Christus euch nicht. Dritter ich sage noch einmal, wer sich beschneiden lässt, muss das ganze Gesetz halten. Vierter, wenn ihr durch das Gesetz gerecht sein wollt, seid ihr von Christus getrennt. Ihr habt Gottes Güte verloren. Fünfter, wir warten durch den Geist und den Glauben darauf, dass Gott uns gerecht macht. Sechster, bei Christus Jesus ist Beschneidung nicht wichtig. Auch das Gegenteil ist nicht wichtig. Wichtig ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Siebter, ihr habt gut angefangen. Wer hat euch aufgehalten? Warum folgt ihr der Wahrheit nicht mehr? Achter, diese Überredung kommt nicht von Gott, der euch ruft. Neunter, ein bisschen Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Zehnter, ich vertraue im Herrn, dass ihr anders denken werdet. Aber wer euch verwirrt, wird seine Strafe bekommen. Elfter, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung predigen würde, warum würde man mich dann verfolgen? Dann wäre das Kreuz kein Problem mehr. Zwölfter, die Leute, die euch aufhetzen, sollen sich lieber ganz abschneiden. Dreizehnter, Brüder, Gott hat euch zur Freiheit gerufen. Aber nutzt die Freiheit nicht für schlechte Dinge. Dient einander lieber in Liebe. 14. Das ganze Gesetz ist in einem Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Rasse 15. Aber wenn ihr euch streitet und bekämpft, dann passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig zerstört. 16. Ich sage euch, lebt nach dem Geist. Dann werdet ihr nicht tun, was euer Körper will. 17. Der Körper will Dinge, die gegen den Geist sind. Der Geist will Dinge, die gegen den Körper sind. Diese beiden sind Feinde. So könnt ihr nicht tun, was ihr eigentlich wollt. 18. Wenn der Geist euch führt, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. 19. Was der Körper will, ist klar, sexuelle Sünde, Unreinheit, Ausschweifung. 20. Götzendienst, Zauberei, Streit, Zank, Eifersucht, Wut, Egoismus, Trennung, Parteien. 21. Neid, Trunkenheit, Völlerei und Ähnliches. Ich habe euch schon gesagt, wer so etwas tut, wird nicht in Gottes Reich kommen. 22. Aber der Geist bringt hervor, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. 23. Sanftheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. 24. Wer zu Christus Jesus gehört, hat seine schlechten Wünsche und Begierden getötet. 25. Wenn wir durch den Geist leben, sollen wir auch nach dem Geist handeln. 26. Wir sollen nicht eingebildet sein. Wir sollen uns nicht gegenseitig reizen oder beneiden.